warum, ei darum, ei warum, ei darum. Los in den Schindrasser, Buschrasser, Schindrasser, los in den Schindrasser, Buschrasser, Buschrasser. Ade, ade, Mamsell, der Blick war gut.